Die Götter, die Helden. Wiederholen wir. Nach der Teilung von El-Ella und El-A-El, während El und Ella sich über Sterne und Konstellationen entfernen, wo sich die illusorische Äußerung des Demiurg wieder bildet und in der Ideengestalt wiederholt, in den unendlichen Paaren der Gegensätzlichkeit, denn auf größere Entfernung von der ersten Atmung nimmt die Zahl zu, bis sie im Kali-Yuga unzählbar ist, wird die hyperboreische Minne heiratsfähig. Jedes Mal dichter und düsterer prägt der Demiurg die ausgeschnittenen Formen auf seine Mineralien, Pflanzen, Tiere und Affenmenschen. Ohne die Hilfe der verräterischen Divyas, des Niederganges und der Vermischung vieler anderer, wäre er nicht in der Lage gewesen, seine Roboter-Golem mit Energie und Gewissen auszustatten. Der Demiurg mobilisiert seine archetypischen himmlischen Legionen gegen den hyperboreischen Held, um zu verhindern, dass er diesen nicht geträumten Traum nicht einmal von dem größten Utopisten erfüllt. Gemäß der Abnahme des Erlöschens, die Energie verringernd, erhöht sich die Menge mit der Dichte. Es ist die gewöhnliche Welt des Demiurg Jehova. Es gibt hyperboreische Götter und Göttinnen, Divyas, die es wagen, so tief zu sinken, um ihr Siegel schmerzhaft in dieses demiurgische Plasma zu drücken, in dieses von ihnen nicht erzeugte Erlöschen, in diese Maya, die sie umzukehren, zu verwandeln versuchen, während sie gleichzeitig suchen, was ihnen abhanden gekommen ist. Hyperboreische Götter, so weit unten verkörpert, so düster, die manchmal die Erinnerung an den Ursprung, an den Grund ihres heldenhaften Abenteuers im Kampf, in der Vermischung mit den Kindern der Menschen, im Kontakt mit den Tieren, den Mineralien und Pflanzen, verdorben durch den Demiurg, verloren haben. Die Roboter, die er formte. Hier ist es, auf diesen dunklen Ebenen der Äußerungen, in den Zeitaltern, in welchen die Zeit wie ein Fluss kreist, wo der hyperboreische Held, der himmlische Mann, den Herrn der Finsternis besiegen kann, unsterblich werdend, wenn er seine Ella zurückgewinnt. Auferstehen, wiedergeboren werden, ein Arier werden. Denn nur hier ist es ihm möglich, sich doppelt zu vermählen, innerhalb und außerhalb seiner Seele, ihr das Gesicht aus Fleisch zu geben, das in Vraya unsterblich ist, mit dem Vril, wenn der Sohn des Menschen gebiert. Nur hier wird sich der Vira personifiziert haben, sich selbst bewusst werden, die absolute Eigenart erreichend. Der Sathaka und seine Yogini, vereint und getrennt für immer, El-Ella und El-A-El von Neuem, aber mit dem Gesicht der beiden absoluten Mann und Frau, Kameraden, Liebende, ausgeschieden, schon entschwunden aus dem Kreis der Kreise, bei jenem, der wartend an der Grenze der Zeit zurückblieb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Hag-Al-Rune, der doppelte Morgenstern, die schwarze Sonne, der grüne Strahl. Nur hier auf der Erde ist die Möglichkeit gegeben, diesen Einweihungsritus zu erfüllen, der aus dem zweiten polaren Hyperborea des Satya-Yuga, des goldenen Zeitalters, stammt. Die Einweihung von Amor, von den hyperboreischen Magierinnen gelehrt, und der die Unsterblichkeit der absoluten Persönlichkeit schenkt, der Wiedererlangung des Gottes und der Göttin mit einem Gesicht für den Helden und seine Walküre. Nur für die auserwählten Himmlischen, für die Divyas und die halbgöttlichen Viras ist die Einweihung von Amor möglich, das Ritual von Panchatattva, der Sandhana, die gleichzeitige Handlung, sich innerlich und äußerlich zu vermählen. Dort im entferntesten Norden, der heute der entfernteste Süden ist, in den Oasen im Eis, im Berg der Enthüllung, bei der schwarzen Sonne der polaren Mitternacht. Nur den beiden ersten Kasten, die im polaren Hyperborea nur eine war, Ativarna, ist die zweite Geburt der Einweihung von Amor möglich. Nur den Göttlichen und Halbgöttlichen, die auf dieser Erde im Exil sind. Niemals dem Sudra, dem Chandala, dem Tiermenschen, der Zahl, der Menge. Wo treten die hyperboreischen Divyas in diese verfälschte Welt ein? Wir sagten es, durch das Fenster von Venus, durch den Morgenstern, Oyehue, Phosphor, Luzifer. Dort treten Arbaris oder Avris und Aluine ein, auf der Suche, ihre Gesichter zu erobern. Wo treten die siegreichen Helden aus? Wo flüchten sie aus dem Kreis der Kreise, sich mit der Waffe in der Hand einen Weg bahnend? Durch den Abendstern, Jepun, Esper oder Esperus, der Bruder von Atlas, der abendliche Stern, durch Wotan, mit Wotan. Durch die enormen Zeiträume der Kalpas, Manvataras und Yugas ist die Erinnerung des hyperboreischen Helden nur noch ein schwaches Echo, das manchmal wie das Horn Siegfrieds klingt, der im väterlichen Eichenwald tödlich verwundet wird. Die Erinnerung des Blutes, die hyperboreische Minne, wurde beinahe verwischt in den Abgründen des Kali-Yuga. Deshalb ist das Eintreffen einiger Befreiter notwendig, die hier wie Avatare herabkommen in den kritischen Augenblicken, im Zwischenspiel des Sandhya oder des Sandhyansa, das sie im hyperboreischen Yuga der Helden verwandeln. Sie durchschreiten sein Feuer während intensiver und kurzer Perioden, um das Universum des Demiurg zu erschüttern und zu erschrecken. Der Avatar weckt die Erinnerungen des hyperboreischen Blutes, zerstört die Schatten des Traumes von Maya, des Samsara, erregt die Seelen der Helden und bringt sie erneut zum Kampfe ihres großen Krieges. Tanzend wie Shiva Nataraya werden sie an ihre himmlische Heimat erinnert, das erste Hyperborea. Es ist dies das Opfer des Avatars, sein Abstieg, der hiermit den Seinen helfen will, sein archetypisches hyperboreisches Siegel aus mythischem Feuer in das demiurgische Plasma drückend, für eine ganz kurze Zeit seine menschliche Form annehmend und somit erneuernd. Denn mit seiner Verkörperung macht er eine Alchemie der Verwandlung und der Wiederkehr möglich, die Wiederkehr seiner treuesten Krieger nach Hyperborea, die wahren Arier, die Erwählten. Die Verteidigung Wotans wird sich mit der Wiederkehr des Führers erfüllen, der auch durch das Fenster der Venus wieder eintreten wird.